Kapitel 10. Samstag, 20. Mai, Abend. Ilhan bekommt das Fahrrad von Boris und Alex bekommt das Fahrrad von Koljas Vater. Sie fahren zuerst zum Sportplatz. Dann zeigt ihnen Kolja die Schule. Alex will viel von Kolja wissen. Und, wie sind die Lehrer? Gut und weniger gut, nett und weniger nett, wie in Berlin auch. Ist viel anders in der Schule? Ja, schon. Zuerst war vieles neu. Aber jetzt geht es ganz gut. Und die Mädels in der Klasse? Ich weiß nicht. Mehr sagt Kolja nicht. Zum Schluss fahren sie zum Jugendzentrum. Dort ist schon richtig Party. Die Musik ist laut und gut. Hey, cooler Sound! Die Musik gefällt Ilhan. Wie heißt die Band? Aber die Wild Guitars spielen noch gar nicht. DJ Tukan macht Musik. Kolja findet den Sound auch total gut. Ein bisschen später macht der DJ eine Pause. Was war das? Fragt Ilhan den DJ. Nimm vier heißen die. Vier Jungs aus Hamburg. Die musst du hören. Die sind echt cool. Ja, der Sound ist wirklich gut. Kolja spricht nochmal leise den Namen. Nimm vier. Er will ihn nicht vergessen. Und dann beginnt das Konzert von Robbie mit den Wild Guitars. Das Konzert ist... naja. Eure Schulband ist... interessant, sagt Alex. In der Pause kommt Pia zu Kolja. Kolja stellt ihr seine Freunde aus Berlin vor. Ihr fahrt von Berlin hierher zu Kolja? Das ist ja wirklich nett von euch. Ist doch klar. Kolja kann heute doch nicht allein feiern. Was? Feiern? Pia sieht Alex an. Klar, Kolja hat heute Geburtstag. Da braucht er seine Freunde. Oh je, denkt Pia und sagt dann schnell: Alles Gute, Kolja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.